Zusammen, eine gedellig verellig mit wertellig was grammen. Die Mama kocht auch schon Sup mit Kasche und mit Geleinlach. Komm der Jente vor im Band, wir spielen sich in Dreidlach. Chiribim, chiribom, chiribim, bam, bam, bam, bim, bam, bam. Chiribim, chiribom, chiribim, bam, bim, bam, bam. Chiribiri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, bim, bam, bam. Chiribiri, biri, biri, biri, biri, bom, chiribim, bam, bam, bam, bam. Unser Leben im Giganten unterwegen, mit am Molchen zu fluchen und in Gießerregen. Schreit Berbe zu dich, Mare, Herr, auf Gießen Wassern. Sehnen alle sie dem Trinken, Reus ne Berbe, Reus an Nasser. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bam, Bam, Bam, Bim, Bam, Bam. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bam, Bim, Bam, Bam. Chiribiri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, bim, bam, bam. Chiribiri, biri, biri, biri, biri, bom, chiribim, bam. Ist dem Städtel hellem Leber nur narunim. Ob mir sehnen die Kluge, hoben mir a schönen Tunim. Die Helmer lachen Tag und Nacht, a such ist die Gazlunim. Nur so ein Schäfer ist narischer, wer sehnen die Kachunim. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bam, Bam, Bam, Bim, Bam, Bam. Chiribim, Chiribom, Chiribim,